Kundgabe 3523. Empfangen durch Bertha Dudde am 25.08.1945. Prüfungen, Kampf, Widerstandswille. Jede Prüfung auf Erden ist eine Sprosse auf der Leiter zur Höhe. So wie der Mensch sie besteht und also seine Seele daran ausreifet. Es ist jede Prüfung gewissermaßen eine Kampfphase, die mit Sieg oder Niederlage endet. Und kämpfen muss der Mensch, solange er lebt, will er für seine Seele einen Vorteil erringen. Jede Prüfung zwingt ihn zum Willensentscheid. Und wie er sich entscheidet, das ist maßgebend für seine geistige Entwicklung. Immer werden gute und böse Kräfte den Menschen zu bewegen suchen, sich ihnen anzuschließen. Die schlechten Kräfte werden ihm verlockend hinzustellen wissen, die Güter der Welt oder sonstige irdische Freuden, wohingegen die Lichtkräfte nur geistige Güter einsetzen können, diese aber wenig begehrenswert sind für Menschen, die irdisch gesinnt sind. Es müssen aber solche Prüfungen über sie kommen, um sie zur Entscheidung zu drängen. Denn es muss der Mensch seinen Widerstandswillen beweisen, indem er zu Gott seine Zuflucht nimmt und im Gebet um Kraft fleht und dadurch eine Sprosse an der Leiter seiner Entwicklung erklimmt. Denn jede Verbindung mit Gott und Anruf um Kraft führt ihn zur Höhe. Unterliegt er aber in der Versuchung, und zieht er irdische Güter den geistigen Gütern vor, dann bleibt er stehen auf der Stufe seiner Entwicklung. Er nimmt den Kampf nicht auf mit dem Versucher, sondern gibt sich ihm gefangen. Jeder Widerstand stärkt seine Kraft, und jede nächste Prüfung wird er leichter bestehen, während der schwache Mensch stets schwächer wird, je weniger Widerstandswillen er aufbringt, bis er gänzlich willenlos sich von dem Gegner Gottes gebrauchen lässt als Werkzeug für dessen schlechte Pläne. Darum wird ein kampfloses Leben niemals einem Menschen beschieden sein, weil er Stillstand seiner Entwicklung bedeutet. Und ein geistig strebender Mensch wird auch vielen Prüfungen ausgesetzt sein, die aber immer Zeichen sind, dass um seine Seele gekämpft wird von Seiten der geistigen Macht. Und immer soll er sich den Lichtkräften anvertrauen. Er soll sich ihnen überlassen und er wird jeden Kampf siegreich bestehen. Denn sein Willen gibt jenen das Recht, ihm zu helfen und dann bleibt er auch Sieger jeder Versuchung gegenüber und er schreitet Stufe für Stufe empor. Amen.